Deutschlands Feld ist erneut die Welt. In welchem deutschen Gesetz, in welchem deutschen Recht steht, dass man die Bundeskanzlerin abhören darf? Niemandsland, Terre Ningu, Radio Barcelona, 91.4. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 5. Juli 2014. Willkommen. Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. In jeder Imbissstube ein Spion, das haben die Fehlfarben Anfang der 80er Jahre gesungen. Und man hat gelächelt, man wusste, Berlin war die Hauptstadt der Spionage. In dieser Stadt befand sich das Drehkreuz für alles, was sich gegenseitig bespitzelte und spionierte. Alle Telefone wurden schon damals abgehört, Post wurde geöffnet, Briefgeheimnis war überhaupt kein Thema für die Regierungen und ihre Geheimdienste. Alle wurden überwacht im Kalten Krieg. Da waren die östlichen Geheimdienste, die westlichen Geheimdienste, es waren die Geheimdienste aus dem Nahen Osten. In jeder Imbissstube ein Spion, klingt nach Parodie und Späßchen, doch es war bitterer Ernst. Und die Spionage hört nicht auf. Ein BND-Mann steht unter Spionageverdacht. Man nennt ihn jetzt schon den Maulwurf. Er speicherte Dokumente auf einem USB-Stick und soll sie an die Amis verkauft haben. Der Spionageverdacht gegen einen BND-Mitarbeiter sorgt für Empörung in Berlin. Das muss man sich einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Eine Untersuchungskommission des deutschen Parlaments, die illegale Spionage aller Deutschen und des Parlaments und der Kanzlerin untersucht, wird selber wieder bespitzelt im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes. Es lag ein Hauch von Staatsaffäre in der Luft am Donnerstag. Seit dem späten Nachmittag schon flirten Gerüchte über einen neuen Spionageskandal im Regierungsviertel herum. Es sei etwas Großes im Gange, vielleicht sogar Heikleres als NSA-Abhöraffäre, die Edward Snowden durch seinen Schatz an internen Dokumenten aufgedeckt hat, hieß es. In den Schlüsselministerien, dem Innen- und Justizressort, aber auch im Auswärtigen Amt, herrschte wenig später Klarheit. Über verschlüsselte Handys wurden die Minister informiert, dass die Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen Spion festgenommen hatte. Einen Spion, der Interner des Bundesnachrichtendienstes BND gegen Geld verkauft haben soll. An wen natürlich? An den großen Bruder. An die Freunde, die uns Tag und Nacht bespitzeln. An die Amerikaner. Noch ist unklar, ob alle Aussagen des 31-jährigen BND-Mannes aus der Abteilung für Auslandskontakte stimmen. Aber der Fall hat das Potenzial für eine Affäre, die beim Bundesnachrichtendienst und seinen Sicherheitsmaßnahmen beginnt und in einem fatalen Zerwürfnis mit den USA und der Zusammenarbeit zwischen den Diensten beider Länder enden könnte. Der Bundesnachrichtendienst weiß, wie heikel die Angelegenheit für die Zukunft der Behörde sein kann. Und so zeigt sich Präsident Gerhard Schindler am Donnerstag ungewöhnlich informativ. Die Mitglieder des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums wurden kurzfristig zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Die Kollegen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss hinzugebeten. Ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Manch einer wunderte sich über das spontan anberaumte Treffen. Ob der Snowden etwa doch nach Deutschland kommt, witzelte einer der Anwesenden. Zum Lachen war bald niemandem mehr zumute. Schindler berichtete dem Ausschuss über die Hintergründe der mutmaßlichen Spionageaffäre. Der Fall ist voller bemerkenswerter Details. Ins Netz ging der Mann, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, den Ermittlern nicht etwa wegen seiner Kontakte mit den Amerikanern. Der Verfassungsschutz fing vor einigen Wochen eine E-Mail von ihm ab, in der er russischen Behörden seine Spionagedienste angeboten haben soll. Erstaunt mussten die Beamten schließlich feststellen, dass die Spur zum Bundesnachrichtendienst führte. Über Jahre soll der BND-Mitarbeiter zwischen 200 und 300 vertrauliche Dokumente aus dem internen BND-System abgezapft und auf einem USB-Stick gespeichert haben. Papiere zu unterschiedlichen Themengebieten sicherte er. Auch vor Dokumenten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss machte er nicht Halt. Zwischen 2012 und 2014 soll der Mann die Informationen verkauft haben an einen Mitarbeiter eines US-Geheimdienstes. Den Kontakt stellte er offenbar vergleichsweise simpel her. Er soll eine E-Mail an die US-Botschaft geschrieben und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit ins Spiel gebracht haben. Für den Maulwurf war die Arbeit offenbar durchaus lukrativ. Mehrere 10.000 Euro habe er von den Amerikanern für seine Dienste erhalten. Mehrere 10.000 Euro angesichts der Schwere dieses Delikts ist natürlich ein kleiner Witz. Das ist wie dieser Schiedsrichter, der für 20.000 Euro Spiele verhökert hat, wo andere Multimillionen dran verdienen. Man traf sich also angeblich an Orten in Österreich. Sämtliche Details, die Schindler dem parlamentarischen Kontrollgremium offenbarte, stammen aus den Aussagen des Mitarbeiters, die er kurz nach seiner Festnahme am Mittwoch gegenüber den Behörden machte. Im BND will das illegale Treiben des Mitarbeiters niemandem aufgefallen sein. Sicher ein wenig geltungssüchtig habe er sich hin und wieder gezeigt, heißt es. Von einer leichten Behinderung ist sogar die Rede. Aber dass der Mann aus dem mittleren Dienst als Spion für die Amerikaner tätig sein könnte, das hielt in Pullach offenbar niemand für möglich. Wie auch immer, der Fall schreckt die Bundesregierung auf. Die Aufklärung steht erst am Anfang. Die Folgen sind unabsehbar. Stellen sich etliche Fragen, nicht nur für das transatlantische Verhältnis. Sollten sich die Angaben des BND-Mitarbeiters bewahrheiten, dürfte dies erheblichen diplomatischen Schaden anrichten. Wegen des Verhaltens der Regierung in Washington während der NSA-Affäre sind viele in Berlin ohnehin nicht gut auf die Amerikaner zu sprechen. Schon wird auf den Fluren des Bundestags darüber spekuliert, wie man der US-Regierung symbolisch eins auswischen könnte. Vielleicht, indem man doch nochmal über eine Vernehmung Edward Snowdens in Deutschland nachdenkt? Auch die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes dürfte erneut in den Fokus rücken. Schon im NSA-Skandal war die Behörde aus Pullach etliche Male in Erklärungsnot geraten. Nun aber steht die Frage im Raum, wie viel wert ein Auslandsgeheimdienst eigentlich ist, der nicht einmal verhindern kann, dass ein eigener Mitarbeiter für eine Partnerbehörde spioniert. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No, Niemandsland. No tengo acento, se perdió. We'll be right back. Schokolade ohne Haselnuss. Er steht vor ihrer Tür und freut sich auf den ersten Kuss. Und sie steht kurz vor ihrem Schulabschluss. Doch das System steht noch immer für Unterdrückung und für Ungerechtigkeit. Es wird Zeit, dass wir was dagegen tun. Ich setze mich hinein. Du setzt ein bisschen zu, ich schätze, das muss so sein. Er setzt alles auf eine Karte, denn er ist nicht gern allein. Und sie setzt sich für Flüchtlinge ein. Nur das System setzt doch immer auf Unterdrückung und Gewissenlosigkeit. Es wird Zeit, dass wir was dagegen tun. Dass wir was dagegen tun. Niemandsland 91.4 FM, hallo, noch einmal willkommen zur heutigen Sendung. Ja, in jeder Imbissbude ein Spion, man könnte sagen, in jedem Untersuchungsausschuss ein Spion. Deutschland und die Welt wird bespitzelt von vorne bis hinten. Sieht nicht gut aus für die Menschenrechte, für die Freiheit, für das Recht auf Privatheit und Privatleben. Das ist wohl endgültig futsch. Alles, was sie tun, meine Damen und Herren, wird nicht nur beobachtet, sondern auch aufgezeichnet, klassifiziert und, wie jetzt ehemalige NSA-Mitarbeiter wirklich sagen, nicht nur für eine Zeit, sondern für alle Zeiten aufgehoben. Von jedem von uns existiert eine Akte beim NSA. In dieser Akte sind wir klassifiziert nach verschiedenen Gesichtspunkten. Ein Algorithmus macht das, nicht etwa eine Person. Und die klassifiziert uns nach Konsumgrad, nach Gefährlichkeitsgrad, nach Loyalität zum herrschenden System, nach Gefährlichkeit für die herrschende Kaste und was auch immer. Diejenigen, die diesen Apparat für ihre Zwecke benutzen, sich unter gezähmten und beobachteten Bürgern vorstellen möchten. Der Bundesnachrichtendienst wird mittlerweile schon als Wurmfortsatz der NSA verlacht. Verlacht natürlich mit einem, sagen wir mal, säuerlichen, makaberen Lachen. Ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter kritisieren weltweite Massenüberwachung. Enge Zusammenarbeit mit dem deutschen BND wurde von diesen Leuten bestätigt. Die beiden ehemaligen US-amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter William Binney und Thomas Drake waren am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Aufklärung der Spionageaffäre durch die National Security Agency, NSA, geladen. Binney war bis zum Oktober 2001 technischer Direktor bei der Behörde, Drake ein ranghoher technischer Leiter, bis er 2008 kündigte. Beide sind heute Whistleblower und haben öffentliche Kritik geübt und tun dies weiter an der massenhaften Überwachung der weltweiten Telefon- und Internetkommunikation durch die NSA. Drake wurde deswegen in den USA wegen Spionage angeklagt. Das heißt, er wird wegen Spionage angeklagt, weil er die illegalen Praktiken an die Öffentlichkeit bringt in einem demokratischen System. Gut, ich weiß nicht, wie Sie Diktaturen definieren, meine Damen und Herren, aber wir sind dafür, so ein System als eine Diktatur zu bezeichnen. Über 30 Jahre arbeitete Binet für die NSA. Er ist Geheimdienstler durch und durch. Informationen sind Macht, sagt er. Das war sein Motto. Daher sei es nicht verwunderlich, dass das Handy der Bundeskanzlerin ein Ziel sei, sagte Binet. Jeder Staat will herausfinden, was ein anderer plant. Als Zeuge legte er nur offen, was bereits bekannt war. Mehr als 50.000 Punkte sollen laut seiner Auskunft weltweit bestehen, an denen die Internetkommunikation direkt abgeschöpft werde. Unter anderem an den Knotenpunkte von Glasfaserkabeln. Einer der wichtigsten in Europa befindet sich in Frankfurt am Main. Auch manipulierte technische Geräte werden eingesetzt. Die NSA ist im Besitz des Netzes, bilanzierte er. Am Donnerstag gab es neue Belege, dass auch vermeintlich sichere Kommunikationskanäle wie die Tor-Server unter besonderer Beobachtung der Geheimdienste stehen. Unterstützung erhält die Behörde dabei von privaten Unternehmen. Diese stellen Infrastruktur und Daten zur Verfügung. Dienstleistungen, die sie sich finanziell vergüten lassen. Binet selbst war in den 1990er Jahren maßgeblich an der Entwicklung und Einsetzung des Überwachungsprogramms Thin Threat beteiligt. Dabei wurden Kommunikationsdaten aus Internetkabeln direkt abgegriffen, analysiert und ausgewertet. Nun, nachdem sein Projekt abgesetzt wurde, erklärt Binet die Massenspionage zur Bedrohung für die Demokratie. Es handele sich um einen totalitären Ansatz, der auf die ganze Bevölkerung abzielt, kritisiert Binet. Sein Freund Drake ging noch einen Schritt weiter und nannte das Überwachungsregime der USA präfaschistisch und Verfassungsbruch im industriellen Ausmaß. Im gleichen Atemzug scheute er nicht davor zurück, haarsträubende Vergleiche mit dem Ministerium für Staatssicherheit zu ziehen. Tief sitzen alte Feindbilder. Drake war beim US-Militär für die Spionage gegen die DDR eingesetzt. Heute wie damals sollen die Aktivitäten der NSA die globale Hegemonie des US-Imperialismus absichern. Die modernen Technologien, das Internet ist eine Entwicklung des US-Militärs, bietet alle Möglichkeiten. Andere kapitalistische Staaten wie die BRD werden in das System mit eingebunden. Der Bundesnachrichtendienst BND ist für Drake daher lediglich, Zitat, ein Wurmfortsatz der NSA. Im Jahr 1999 wurden dem BND Teile des Programms Thin Threat inklusive Hardware von der NSA zum Test zur Verfügung gestellt. Laut Binet wurden keine Gegenleistungen erwartet. Ein Freundschaftsdienst. Die Frage der Linksfraktion, ob er Kenntnisse über geheime Abkommen zwischen der Bundesrepublik und der USA habe, bejahte Binet. Nähere Auskünfte gab er dann aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aufklärung im Geheimen. Anschließend wurde das geheim tagende parlamentarische Kontrollgremium einberufen. Die Bundesregierung gab eine Stellungnahme ab. Ein BND-Mitarbeiter war am Mittwoch verhaftet worden. Er soll für die USA spioniert und Informationen, wie auch gerade ausführlich berichtet, über den Untersuchungsausschuss wiederum gesammelt haben. Auch Drake wusste von geheimen Abkommen. Seit 2002 bestünde ein solches zum Datenaustausch zwischen US-Diensten und dem BND. Darüber würden bundesdeutsche Gesetze ausgehebelt. Informationen, die legal nicht erhoben werden dürften, werden von Partnerdiensten gesammelt und zur Verfügung gestellt. In der Welt am Sonntag hatte Drake angekündigt, dass er über schmutziges Wissen verfügen würde. Er wiederholte jedoch Bekanntes. Die Bundesrepublik sei Plattform für den tödlichen Einsatz von Kampfdrohnen des US-Militärs. Außerdem würden deutsche Geheimdienste die Mordaktionen durch Informationen unterstützen. Nichts Neues um kurz nach Mitternacht. Im Herbst sollen weitere Zeugen auch vom BND vernommen werden. Viel ist auch dann nicht zu erwarten. Dass der Untersuchungsausschuss etwas herausfinden wird, ist zu bezweifeln. Die von deutschen Geheimdiensten gelieferten Akten sind großzügig geschwärzt. Und dass die US-Behörden etwas preisgeben, mehr als unwahrscheinlich. Ich verlasse eben einen Artikel von Herrn Roland Tschechner, veröffentlicht heute auf der Internetseite der Tageszeitung Junge Welt vom Samstag, Sonntag, die Ausgabe 5. 6. Juli 2014, Nummer 153. Jetzt nicht nur im Interesse der Kanzlerin. nicht nur im Interesse der deutschen Wirtschaft, sondern vor allem im Interesse der 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Es geht um deren Grundrechte, es geht um deren Freiheit der Kommunikation über Handy, über E-Mails, über Telefon. Um die geht es. Keiner sieht mich, bin einfach nur da, einfach nur da, hab nichts zu sagen, hab viele Fragen, so viele Fragen, krieg keine Antwort. Keiner denkt nach, viel zu extrem. Fragen zu unbequem. Und ihr werdet meine Stimme nochmal in euren Ohren hören. Sollte ich mich beim Versuch, mich vor euch zu wehren, selber zerstören. Ich schrei es einfach heraus. Meine Welt ist gnadenlos. Ich komm nicht raus. Ein Geisterhaus. Stagniert und sauft euch voll konsumiert. Los, kauft die Sachen, die keiner braucht. Fühl dich schön. Nach der zehnten Liposuktion redet euch ein. Alles muss so sinnlos sein. Und ihr werdet meine Stimme nochmal in euren Ohren hören. Sollte ich mich beim Versuch, mich vor euch zu wehren, selber zerstören. Ich schrei es einfach heraus. Meine Welt ist gnadenlos. Ich komm nicht raus. Ein Geisterhaus. Was ich tu, ich lass euch keine Ruhe. So, wir haben wieder die Tür aufgemacht zum Bauernhof. Die Tiere grasen draußen friedlich auf der Weide. Sehr schöne Sommeratmosphäre hier im bauernhöflichen Niemandsland heute an diesem Samstag. Es sind gefühlte 10:30 vormittags natürlich. Ja, Ruhe da hinten. Gefühlte 10:30, Samstag, 5. Juli. Ein wirklich warmer Tag mittlerweile schon. Uns kleben hier die Flanellhemden am Körper, am schweißtriefenden Körper hier im Studio. Unser großes Eingangsthema war heute der Wurmfortsatz des amerikanischen Geheimdienstes, genannt Bundesnachrichtendienst. Ein Wurmfortsatz ist natürlich oft überflüssig. Man kann ihn abschneiden und dann ist er weg. Besonders wenn er sich entzündet, dann ist ein Wurmfortsatz manchmal sehr gefährlich. Er kann nämlich die Demokratie bzw. den demokratischen Körper infizieren und der demokratische Patient kann sterben und dann wachen wir alle in einer Diktatur wieder auf. Das heißt, diesen Wurmfortsatz sollte man chirurgisch entfernen und ein wirklich unter demokratischer Kontrolle stehendes Geheimdienstgremium einsetzen, wenn man so etwas überhaupt braucht. Man braucht es wahrscheinlich. In der Welt von heute ohne Geheimdienst läuft vielleicht nichts. Das können wir so nicht genauer beurteilen. Im Machtgefüge sind Geheimdienste wahrscheinlich nötig. Aber diesen Wurmfortsatz, den müsste man dringend entfernen. Er ist vereitert und er greift schon die Organe, die lebenswichtigen Organe der Demokratie an. Es geht nämlich letzten Endes um die totalitäre Kontrolle der Menschen. Die beiden ehemaligen NSA-Geheimdienstmitarbeiter, Mr. Drake und Herr William Binney, die haben sich da ganz klar vor dem Deutschen Untersuchungsausschuss am Donnerstag dieser Woche geäußert. NSA-Ex-Mitarbeiter William Binney hatte eine massenhafte und fast grenzenlose Datenüberwachung seines Ex-Arbeitgebers, nämlich des NSA, angeprangert. Niemand in Deutschland sei davor geschützt. Das ist wirklich ein totalitärer Ansatz, den man bislang nur bei Diktaturen gesehen hat. Ziel sei die Kontrolle der Menschen. Sie wollen Informationen über alles haben, sagte der frühere NSA-Technikdirektor. Binney schied 2001 nach über 30 Jahren aus der NSA aus. Drake war von 2001 bis 2008 dort angestellt. Das war die erste Zeugenbefragung des Untersuchungsausschusses. Mit mehreren Unterbrechungen dauerte die Sitzung mehr als 11 Stunden. Ich begrüße im Studio auch Werner. Hallo, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, zu diesem Thema. Die Frage ist natürlich, wenn du sagst, die Gefahr besteht, dass die Demokratie dann flöten geht. Also es gibt noch eine andere Gefahr, dass man die Demokratie schon lange nicht mehr sieht, dass sie schon längst flöten gegangen ist. Und wenn dann jetzt solche Sachen bekannt werden, dass man dann sagt, naja, da kommt sie jetzt auch nicht mehr drauf an. Ne? Gut, ja, ist ein Gesichtspunkt. Ich muss mich also nach unten korrigieren. Sagen wir mal, das, was wir an demokratischen Institutionen und auch an demokratischen Einrichtungen noch haben, dass das auch noch mit den Bach untergehen wird. Dass die Leute eben aus Angst, weil sie wissen, dass sie überwacht werden, ihr Verhalten ändern, sich ducken und dass die Angst dann so weit um sich greift, dass die Menschen zu einer Art Zombie-Dasein verkommen. Oder wie der spanische Schriftsteller Javier Marías gesagt hat, dass Daten nur noch handschriftlich persönlich übergeben werden. Das heißt, wenn du eine wichtige Information für mich hast, dann schreibst du sie auf einen kleinen Zettel, gibst sie einem Vertrauensmann und der bringt sie mir. Ich lese sie und behalte den Inhalt für mich. Lese sie natürlich auch, indem ich mit der Hand abschirme den Zettel, damit keine Kamera aus der Luft oder eine Kameradrohne, dann habe ich die Information, kann sie lesen und muss den Zettel danach auch direkt vernichten. Genau, verbrennen. Das sagt Javier Marías, ganz also, ernsthaft, das ist kein Gag. Nee, soweit wird's kommen. Dann gibt's ja so Leute wie Merkel oder Rajoy, die ja laut Obama als einzige Person in Deutschland nicht mehr ausspioniert werden soll in Zukunft. Aber natürlich jeder, mit dem sie spricht oder Mails auswechselt, der wird kontrolliert. Ja, also völlig lächerlich. Ne? Das heißt, sie wird nur nicht kontrolliert, wenn sie ganz alleine im Zimmerchen oder auf der Toilette sitzt. Wenn da nicht vorher jemand eine Kamera eingebaut hat. Aber gut, Merkel ist ein Beispiel, Rajoy, das sind dann so Leute, die immer noch nicht wahrhaben wollen, vielleicht, wenn sie allein zu Hause sind, wissen sie es und geben es vor sich selber zu, aber die eben sich selber immer noch als Akteure empfinden, ja, und glauben, sie können noch was machen und entscheiden und so. Und dann natürlich völlige Unterwerfung wieder unter das Imperium. Rajoy zieht jetzt sofort nach auf einer anderen technischen Ebene und will jetzt also die Drohnen hier im Inland, in Spanien, auch legalisieren. Also in Spanien, es geht nicht darum, dass dann, wenn mal wieder das spanische Militär bei irgendeiner Auslandsaktion mitmacht, dass die dann Drohnen einsetzen können, sondern Drohnen hier in Spanien von privaten Unternehmen, ich weiß nicht, wie viel es da inzwischen gibt, 40, die Drohnen herstellen und die dann also noch nicht mal, wenn sie, glaube ich, unter 2 Kilo wiegen, müssen die noch nicht mal registriert werden und die können dann eingesetzt werden für alles und jedes. Also du wohnst im 7. Stock irgendwo im Hochhaus und plötzlich siehst du da draußen so ein Apparat rumschwirren. So wird es aussehen in Zukunft. Mit einer Kamera, der erstmal filmt, was du machst. Und der nächste Schritt wird dann natürlich sein, die werden ja nicht irgendwann sich damit begnügen, uns nur zu beobachten. Irgendwann wird der Moment kommen, wo sie beginnen einzugreifen. Und dann werden wir die komplette Science-Fiction-Welt haben. Wenn man dich bei einem ungewünschten Verhalten beobachtet, dann kann zum Beispiel diese Drohne eine Art Betäubungsgift auf dich absprühen und du fällst erstmal in Ohnmacht und dann kommt eine Greifdrohne, nimmt dich mit und verbringt dich, schönes Wort, verbringt dich in ein Geheimgefängnis, wo du dann umprogrammiert wirst. Na gut, schöne neue Welt. Morgen wird es noch nicht so weit sein, aber die Richtung steht fest, ne? So sieht's aus, meine Damen und Herren. Was gibt's noch zu berichten? Es war eine prall gefüllte Woche. Meine Wenigkeit war verschwunden. 5 Tage im Intensivkurs, in Intensivkursen. Nun sind wir wieder hier. Letzten Samstag, das muss ich gestehen, die treuen Hörer, die uns hören regelmäßig, die werden gemerkt haben, dass die Sendung, die jetzt im Internet ist, in unserem Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und niemandslandradio.blogspot, die werden gesehen haben, dass es keine normale Sendung war, sondern es war eine nachgebaute Sendung mit wichtigen Themen und Inhalten und Musik. All dieweil die Sendung von letzter Woche leider wegen technischer Mängel nicht erhalten geblieben war. Wir hatten hier im Studio einiges an Problemen, hier ging einiges drunter und drüber. Mittlerweile sind die größten Schäden behoben. Dann gab es gestern Abend ein bösartiges Foul gegen einen begnadeten Fußballspieler und das bedauern wir hier vom Niemandsland. Neymar wurde verletzt. Es war ein klasse Chaotenspiel, so ein verrücktes Spiel habe ich lange nicht gesehen. Das war ein Fußballspiel wie aus der 3. Liga, ungefähr das war das fußballerische Niveau. Es war wie ein 3. Ligaspiel, aber mit höchstem Einsatz. Ja, also du sprichst offenbar gestern Abend von dem Spiel Brasilien gegen Kolumbien, ne? Und insofern war das wirklich der schwärzeste Tag der letzten Woche. Ich habe also ja immer schon gehetzt gegen diese gottverdammte Scheiß-Fußball-Weltmeisterschaft. Also natürlich einmal wegen der Botschaft an wir von unserer Mannschaft und die alle Anhänger und die gleiche Nationalität haben. Wir sind die Besten, die Größten, die Schönsten. Und weil dadurch eben dann überall werden Nationalfähnchen geschwungen, Nationalhymnen gesungen, die Nationalfarben schmiert man sich ins Gesicht. Also schon deshalb ist diese Weltmeisterschaft da eine ausgesprochene Scheiße, aber jetzt, ich habe mich natürlich sofort gefreut, wo Spanien sofort ausgeschieden ist, ne? Warum? Dann konnten zum Beispiel Leute wie Iniesta, Busquets, Jordi Alba konnten sofort wieder nach Hause fahren, ohne verletzt zu werden. Dann ist Chile raus, Alexis wurde auch nicht verletzt. Also das sind die besten Sachen, die passieren können bei einer. Aber natürlich ist das Problem, Brasilien und Argentinien sind immer noch dabei, ne? Und also besteht die Gefahr, dass sich verletzen Neymar, Adriano, Alves, Messi, Mascherano, ne? Und wie du sagst, gestern Abend ist also die Katastrophe passiert. Da hat irgend so ein Spieler Suniga mit kriminell angezogenem Knie ist er dem Neymar in den Rücken gesprungen und der fällt jetzt für den Rest der Weltmeisterschaft aus. Und eben was das Schlimme ist, ist dann möglicherweise für Barca steht er nicht wieder sofort zur Verfügung. Niemandsland 91,4 FM in Barcelona. Ich bedauere natürlich, dass Neymar verletzt ist, weil ich ihn gerne hätte spielen sehen in dem Spiel gegen Deutschland. Ich sehe nämlich gerne eine starke brasilianische Mannschaft gegen eine starke deutsche Mannschaft spielen und hätte mich dann an einem tollen Fußballspiel erfreut. Wenn die Brasilianer nun geschwächt in dieses Spiel gehen, dann blutet meine Fußballseele. Ich möchte nämlich gute Spiele sehen auf hohem Niveau und mich an gutem Fußball erfreuen. Das ist meine Fußballphilosophie. Die armen Hetzelkinder, oh, wir haben Angst, die können sich verletzen, die armen Kinder, dann können sie nicht für Qatar Foundation spielen. Diese Meinung kann ich leider hier nicht teilen. Also jetzt genau, also am nächsten Dienstag spielt dann Brasilien gegen Deutschland und das ist eine weitere negative Konsequenz. Ne? Also damit steigen jetzt die Chancen von den Deutschen da, auch noch ins Endspiel zu kommen. Nicht nur wegen der Verletzung von Neymar, sondern auch der beste Abwehrspieler von Brasilien darf auch nicht spielen am nächsten Dienstag, Thiago Silva, weil der eine zweite gelbe Karte bekommen hat. Und jetzt, wie gesagt, also heute Nachmittag wird ja dann das andere Halbfinale entschieden. Da spielt um 18 Uhr dann Argentinien. Und ich hoffe eben, dass Belgien gewinnt und nicht Argentinien, damit dann Messi und Mascherano auch unverletzt nach Hause fahren können. Meine Damen und Herren, der Sommer kommt nicht, sondern der Sommer ist schon da. Aber es gibt ein wunderschönes Lied, das spielen wir hier im Niemandsland seit Jahren. Traditionell zu Beginn des Sommers. Es heißt, der Sommer kommt. Von niemand anderem als dem König von Deutschland, Rio Reiser von Tonsteine Scherben. Niemandsland 91,4 FM. Contrabanda in Barcelona. Ja, wunderschönes Lied von Herrn Rio Reiser. Der Sommer kommt. Hundert Jahre Gedenken an den Ersten Weltkrieg. Dazu gab es gemeinsame Gedenkfeiern in der Normandie. Da war Madame Merkel und Monsieur Hollande und Monsieur Cameron und Monsieur Obama, die waren da alle und haben sich praktisch die demokratischen Händchen gehalten und haben sich selbst als Nachkommen, demokratische Nachkommen, beziehungsweise besonders die Merkel, des bösen deutschen Militarismus gefeiert. Aber ist das wirklich so? 100 Jahre Erster Weltkrieg. Deutschland will jetzt wieder näher an die Sonne. Kanzlerin und Verteidigungsministerin sind für eine Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen. Sie wollen also mitmachen in diesem irrsinnigen weltweiten Rüstungswettlauf mit Science-Fiction-Waffen, wie gesagt, mit diesen fürchterlichen Kampfdrohnen, die wir gerade erwähnt haben. Werner, du hast das gesagt, an deinem Klofenster hast du schon eine beobachtet, eine Drohne, die dich beobachtet hat. Nee, weil das Klo, das Fenster vom Klo ist so ein Mini-Fenster und davor ist nichts, wo eine Drohne aufsteigen könnte. Da ist nur so noch nicht mal ein Quadratmeter Schacht, wo das Fenster rausgeht. Also die Drohne müsste dann, die könnte nicht aufsteigen, sondern die müsste von oben, vom Dach her, durch die Dachterrasse da runter, in diese Art Kamin da und dann runterfliegen. Und aber auch das wird natürlich schwierig, weil dieser Kamin, um das mal so zu sagen, der ist noch überdacht, damit es nicht reinregnet. Also so leicht ist, haben sie es noch nicht. Es gibt aber Drohnen, die können selber wieder Mikrosonden ausscheiden, die sich dann kleine Mikrowege suchen zu den Zielobjekten hin, beziehungsweise zu den Zielpersonen. Das ist auch schon erprobt worden. Das hatte Stanislaw Lem schon in den 70er Jahren in seinen Science-Fiction-Romanen beschrieben. Und es ist Wirklichkeit geworden, meine Damen und Herren. Stanislaw Lem, der große polnische Science-Fiction-Autor, hat diese Entwicklung schon vor über 30, 40 Jahren vorausgesehen. Es ist gekommen. Jedenfalls, das Gedenkjahr 2014, ein Jahr der Erinnerung und Mahnung. Vor 100 Jahren eskalierten die Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten. Der Erste Weltkrieg begann. Seit Monaten schon haben sich die Medien des Themas angenommen und die Debatte um die deutsche Kriegsschuld neu entfacht. Wir haben hier im Niemandsland natürlich auch einiges versucht dazu beizutragen, indem wir unter verschiedenen Aspekten diese Völkerschlacht, dieses Völkerschlachten analysiert haben. Nur Bundestag und Regierung hätten das Datum beinahe verschlafen, heißt es in einem Kommentar von Herrn Sebastian Karlens unter dem Titel Tod per Knopfdruck in der Jungen Welt von dieser Woche. Es war die Linkspartei, die sie im Januar auf die Spur gebracht hatte. Erst nachdem wir eine kleine Anfrage gestellt haben, hat die Bundesregierung die Initiative ergriffen, eine Gedenkveranstaltung auszurichten. Das sagte die linke Bundestagsabgeordnete Sevin Dagdelen am Mittwoch gegenüber der Tageszeitung Junge Welt. Am gestrigen bzw. vorgestrigen Donnerstag wurde im Bundestag nun in Anwesenheit der Vertreter aller Verfassungsorgane, so heißt es offiziell, des Jahrestages gedacht. Kanzlerin Merkel von der CDU und Bundespräsident Gauck hatten ihre Terminkalender noch rechtzeitig angepasst. In der Antwort auf die Linken-Anfrage von Ende Februar hat es noch geheißen, weder Kanzlerin noch Präsident würden ihre Teilnahme an einer solchen Veranstaltung planen. Jedenfalls, die Frage ist, welche Lehren werden die Verfassungsorgane aus der Erinnerung ziehen? Diese Frage muss man sich natürlich stellen. Warum gedenken wir? Einfach nur, um zu sagen, wir sind heute bessere Menschen? Die Antwort darauf ist am Mittwoch dieser Woche im Bundestag gegeben worden. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU, die sich schon zuvor für die Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffnungsfähigen Drohnen ausgesprochen hatte, erhielt Rückendeckung durch den verteidigungspolitischen Sprecher der SPD, Rainer Arnold. Bei der Kanzlerin gäbe es grundsätzliche Übereinstimmung, sagte die Vizeregierungssprecherin Christiane Wirz am Mittwoch in Berlin. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges, dem eine ungeheure Aufrüstungswelle aller beteiligten Mächte, vor allem aber des bei der Aufteilung der Welt zu kurz und zu spät gekommenen Deutschen Reiches vorangegangen war, lautet das Rezept erneut: mehr und tödlichere Waffen. Ich bin der Überzeugung, dass wir in die Entwicklung einer europäischen bewaffnungsfähigen Drohne einsteigen müssen, so von der Leyen am Donnerstag gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Wir könnten jederzeit flexibel darauf reagieren, was künftige Einsätze von uns verlangen. Das heißt, irgendwo im Tribal-Gebiet in Pakistan eine Drohnenbombe in irgendein Wohnhaus krachen lassen, weil irgendjemand gesagt hat, da hält sich gerade ein Terrorist auf. Das ist ungefähr das intellektuell-militaristische Niveau dieser Frau. Wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne, so hatte Bernhard von Bülow, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, den Expansionskurs des damaligen Kaiserreiches legitimiert. Näher an die Sonne will auch die Große Koalition mit bewaffneten Kampfrobotern, die auf Knopfdruck den Tod bringen. Die Flexibilisierung soll auch dem Mangel an Rekruten vorbeugen. Ebenfalls am Donnerstag dieser Woche hatte der Bundestag über einen Antrag der Linkspartei zur Ehrung des einzigen Reichstagsabgeordneten der SPD, Karl Liebknecht, beraten. Der spätere Mitbegründer der KPD hatte sich als erster und zunächst einziger deutscher Parlamentarier im Reichstag der Finanzierung des Ersten Weltkriegs widersetzt, so die Linke. Liebknechts Parlamentarierkollegen, auch jene der SPD, hatte 1914 in chauvinistische Kriegsgeschrei eingestimmt. Auch 2014 schließt sich die Front der Kriegsbefürworter. Alle im Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Linken, billigen regelmäßig neue Bundeswehrmandate, Aufrüstungsbeschlüsse, Kampfeinsätze. Deutschlands Feld ist erneut die Welt. Ja, und zu solchen Sachen, wenn in Zeiten von Defizit und wo Krise ist und alles jetzt da investiert wird und Geld reingepumpt wird, gibt's natürlich Leute, die das kritisieren. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, Parteien auf der Parteienebene, die einzigen, die Linke in Deutschland, die dagegen ist, die Grünen natürlich sowieso, die sind ja kriegsbegeisterter denn je. Und dann, was die, nicht nur die CDU natürlich, sondern die SPD, wie damals 1914, stößt ins gleiche Horn, vielleicht ein klein bisschen leiser als die CDU, ja. Und das große Argument ist dann immer, ja, aber da werden ja dann neue Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaft wieder angekurbelt, solche Sachen. Aber das kennen wir ja von früher, ne? Da hat man ja auch schon gesagt, dass man, wenn man Kanonen herstellt, dann mehr Arbeitsplätze schafft, als wie wenn man Butter herstellt. Ja, so sieht's aus. Dieses, könnte man schon fast sagen, kindliche Argument. Und sie werden dann immer kindlich, die Herrschaften, wenn sie uns die Barbarei schmackhaft machen wollen. Dieses kindliche Argument, das holen sie immer wieder hervor. Es gibt Arbeitsplätze, wir sichern den Frieden. Es ist dazu da, um die Welt sicherer zu machen. Wir hier vom Niemandsland sagen dazu nur hahaha. In Deutschland herrscht dieser Tage eine Mischung aus Bestürzung und Hilflosigkeit, was die wiederkehrenden Gewalttaten mit neonazistischem Hintergrund anbelangt. Doch wir sind nicht still. Wir sind gegen rechts. Deswegen sind wir hier. Aus Wut im Bauch wird Mut im Bauch. Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren. Damit keiner mehr was für ein lieber Kerl, du bist so. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich hart zu kulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Arschloch. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 5. Juli 2014. Die vermischten Meldungen und kommentierten Katastrophen im heutigen Niemandsland. Da gibt es zuerst einmal Proteste. Kritik an Allianzen mit Agrarriesen Oxfam, Fian und Incota fordern, dass das Ministerium für landwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht länger mit Agrarriesen kooperiert und die Diskriminierung von Kleinbauern stoppt. Dazu gibt es einen längeren Beitrag auf der Internetseite des Greenpeace-Magazins vom heutigen Samstag. Dann gibt es eine Meldung zum Thema Asylrecht. Westbalkanstaaten werden mittlerweile als sicher eingestuft. Die Große Koalition hat beschlossen, dass Asylanträge aus drei Balkanländern künftig einfacher abgelehnt werden können. Die Opposition kündigt Widerstand im Bundesrat dazu an. Thema Arktis, Ölmulti im Kinderzimmer, Mini-Demonstranten im Legoland. Greenpeace protestiert mit einer internationalen Kampagne gegen eine Partnerschaft zwischen Lego und Shell. Der Ölmulti wolle sein Image mit der Kinderzimmeraktion aufpolieren. Die Mitarbeiter im Legoland in Windsor staunten Anfang der Woche nicht schlecht, als sie Demonstranten in dem Spielzeugland vorfanden. Genauer gesagt Lego-Figuren mit Protestschildern, Save the Arctic Banner an Spielzeugfördertürmen und Lego-Protestboote auf dem Wasser. Greenpeace hatte die Plastikdemonstranten auf dem Gelände in Stellung gebracht. Die Umweltschützer kritisieren mit der Aktion ein Werbeabkommen zwischen Lego und Shell. Der beliebte dänische Hersteller hatte das Logo von Shell auf speziellen Spielesets platziert. Die Klimaveränderung ist eine enorme Bedrohung, die alle Kinder weltweit betrifft. Shell benutzt die Magie von Lego, um seine eigene Rolle dabei zu vertuschen. Die Firma nutzt Kinder aus und baut damit eine lebenslange Loyalität mit dem Konzern auf. Das sagt Ian Druff, Campaigner bei Greenpeace England. Wir expandieren global und sind entschlossen, positive soziale Zeichen zu setzen für die Gesellschaft und den Planeten, den unsere Kinder erben werden, hatte der Geschäftsführer von Lego, Jürgen Fick Knutstorp, noch im Februar dem Guardian gegenüber gesagt. Thema UNICEF, Afghanistan, Kinder werden immer mehr Opfer von Gewalt und Krieg. Im Afghanistan-Konflikt werden immer mehr Kinder Opfer von Sprengfallen, Blindgängern und Landminen. Das zeigen neue Zahlen der UNICEF. Die Zahl der im Afghanistan-Konflikt getöteten und verletzten Kinder hat sich 2013 nach UN-Angaben binnen Jahresfrist um 30% erhöht. Mindestens 545 Kinder seien im vergangenen Jahr ums Leben gekommen. Das teilte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Donnerstag in Kabul mit. Weitere 1149 Kinder seien verletzt worden. Die Mehrheit der Tode und Verletzungen sei auf Sprengfallen, Blindgänger und Landminen zurückzuführen. UNICEF zeigte sich zutiefst besorgt über die Zunahme und forderte alle Konfliktparteien zum Schutz von Kindern auf. Das Hilfswerk teilte mit, im vergangenen Jahr seien wegen der schlechten Sicherheitslage besonders im Süden des Landes 539 Schulen ganz oder zeitweise geschlossen gewesen. Mehr als 60 Lehrer und Mitarbeiter von Gesundheitsdiensten seien getötet, verletzt, entführt oder bedroht worden. In mindestens 97 Fällen seien Kinder von Konfliktparteien rekrutiert worden. Aufständische wie die Taliban haben in den vergangenen Jahren wiederholt Kinder als Selbstmordattentäter eingesetzt. Dann gibt es nochmal eine Meldung zum Thema Drohnen. Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, plädiert grundsätzlich für die Beschaffung von Kampfdrohnen für künftige Einsätze. Dies sagt er im Interview mit Greenpeace-Magazin.de. Die Flieger seien aber nicht der Königsweg. Den Kauf von US-Fabrikaten lehnte der Experte aufgrund des NSA-Skandals ab. Protest. Tierversuche mit Gentechnik steigen deutlich. In einem offenen Brief fordert ein Bündnis von Organisationen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf, gegen den Anstieg von Tierversuchen im Bereich Gentechnik aktiv zu werden. Eine Meldung zum Thema Klimainitiative. Mit einer neuen Ideenschmiede will Nordrhein-Westfalen Innovationen im Klimaschutz voranbringen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD stellten Anfang der Woche in Düsseldorf die Klimaexpo NRW vor. Eine Ideenschmiede, die Innovationen beim Klimaschutz voranbringen und den industriellen Wandel in Nordrhein-Westfalen beschleunigen soll. Erklärtes Ziel ist es, Klimaschutz und Industriepolitik erfolgreich zu kombinieren. Künftig soll dies über Projekte erreicht werden, die im Rahmen der Klima-Expo vorgestellt werden sollen, hieß es. In den kommenden 8 Jahren sollen Bürger zu eigenem Engagement motiviert werden. Von einer Schul-AG bis hin zum industriellen Großprojekt werden Vorreiter gesucht. Thema Abholzung. Während sich der Waldschwund in Brasilien endlich verlangsamt hat, nimmt er in Indonesien von Jahr zu Jahr um durchschnittlich fast 50.000 Hektar zu. Dies zeigt eine neue Studie. Eine Studie der University of Maryland zeigt, dass Indonesien in nur 12 Jahren eine Waldfläche abgeholzt hat, die in ihrer Ausdehnung der Größe von Irland entspricht. Damit hat Indonesien sogar Brasilien überholt. Die Wissenschaftler, die ihre Studie im Nature Climate Change veröffentlicht haben, beobachteten das Voranschreiten der Entwaldung mit Hilfe von Satellitenbildern. Der Wald sei abgeholzt worden, um Platz für Palmölplantagen und andere Betriebe zu schaffen, so die Forscher. Allein 2012 hat Indonesien fast doppelt so viele Waldfläche verloren wie Brasilien. Es seien 840.000 Hektar gerodet worden. In Brasilien waren es 460.000 Hektar. Insgesamt seien in den 12 Jahren bis 2012 mehr als 6 Millionen Hektar Wälder verschwunden. So dumm und brutal gehen wir mit unserem Planeten um. Kommen wir noch einmal zum Thema Fußball-WM in Brasilien. Hierzu kommentiert das Greenpeace-Magazin. Die Proteste in Brasilien haben einen neuen Medienakteur hervorgebracht. Die sogenannten Media Ninjas, eine Gruppe aktivistischer Journalisten, die in Echtzeit von den Protesten berichten. Während alteingesessene Journalisten der Mainstream-Medien die Proteste des letzten Jahres oft in luftige Höhen aus Hubschraubern beobachteten oder aus geschützten Studios kommentierten, waren die aktivistischen Journalisten der Media Ninjas sehr viel näher am Geschehen. Sie filmten und fotografierten ihre Beiträge unmittelbar innerhalb der Protestgruppen und Demonstrationszügen und verbreiteten ihre Berichte in Echtzeit über Facebook, Twitter und dem eigenen YouTube-Kanal. Die Media Ninja betreiben keinen klassischen Journalismus. Vielmehr sind sie Bürgerreporter und Aktivisten in einem. Sie agieren vor allem als Zeugen des Geschehens, indem sie Smartphones in die Höhe halten und Bild und Ton live ins Internet übertragen. Keine Schnitte, keine Zensur, so lautet das Credo der Ninjas. Im Frühjahr des letzten Jahres, noch vor der großen Protestwelle rund um den FIFA-Konföderationspokal, wurden die Ninjas von dem 34-jährigen Journalisten Bruno Tortura gegründet. Bei den Demos im vergangenen Protestsommer griffen dann schon zeitweise mehr als 100.000 Menschen auf ihre Videos zu. Ausschnitte daraus waren im Abendfernsehen zu sehen. Der Hyperlokaljournalismus der Gruppe wurde Bestandteil der Protestbewegung. Wer etwas mehr über diese neue Art von Journalismus wissen möchte und sich darüber informieren möchte, der gehe auf die Homepage von Greenpeace Magazin zum Thema aktuelle Meldungen und findet da Links und verschiedene Informationen über die Media Ninjas in Brasilien. Kommen wir zu der Presse im Internet, kommen wir zum Spiegel. Der Spiegel kommt direkt mit dem Foto von einem sich am Boden krümmenden Neymar ins Internet. Das Halbfinale erreicht, aber Neymar verloren. Die Sorgen um das WM aus des Superstars überlagern die Freude der Brasilianer über den Sieg. Dann hat die FIFA sich mittlerweile auch eingeschaltet. Sie untersucht jetzt das Foul an Neymar. Diese Nachricht entsetzt eine Nation. Neymar fällt für den Rest der WM aus. Nach einem üblen Foul wurde er mit einem Lendenwirbelbruch vom Platz getragen. Bislang wurde der verantwortliche Kolumbianer nicht bestraft. Doch nun untersucht die FIFA den Fall. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass dieser brutale Angreifer im Nachhinein noch eine Sanktion zu erwarten hat. Dann sieht man strahlende deutsche Nationalspieler, die sich da lässig vor die Kameras stellen, grinsen und sich siegessicher geben, auch im Spiel gegen Brasilien. Besonders Matchwinner Hummels ist der Mann des Tages bzw. der Stunde. Der Spiegel bringt dazu sein Foto und schreibt: Matchwinner Hummels, plötzlich Chef. Er erzielte das Siegestor und entschärfte zahlreiche gegnerische Angriffe. Mats Hummels war beim Viertelfinalsieg gegen Frankreich der Matchgewinner. Wegen geht nicht und der Messias kommt nicht. Taliban, sehr spektakulär, setzen hunderte Tanklaster in Brand. Ein unglaublich spektakuläres Foto. Der Himmel brennt, hunderte Tanklaster, das heißt mindestens 400 Tanklaster stehen nahe Kabul in Flammen. Offenbar wurden sie in der Nacht auf einem Parkplatz angezündet. Die Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt. Das heißt, man hat Afghanistan demokratisiert, sie sind da reingegangen und haben da versucht, die Kinder zu beschützen und den Menschen zu helfen. Und das Land, es steht da, zerrissen von Widersprüchen, von Bürgerkriegen, bewaffnete Milizen, Warlords, Kampftruppen, man weiß gar nicht mehr, wer dagegen wen kämpft. Und wir wiederholen noch einmal auch dasselbe, was gerade im Irak passiert. Es ist ein unglaublicher Markt für die Herren der Kriegswaffenproduktion, für die Rüstungsindustrie. Was da jetzt an Kriegsmaterial verschossen und verbombt wird, das werden sie alles wieder nachkaufen und so wird die Spirale und der Markt in Gang gehalten. Dann natürlich der Knüller am heutigen Samstag. Der BND-Mann, der Maulwurf, der jetzt geschnappt wurde und der das ganze Elend der deutsch-amerikanischen Freundschaft bzw. des Wurmfortsatz-Daseins der deutschen Geheimdienste ans Tageslicht gebracht hat. Im folgenden Konzil versprachen die Kardinäle die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls. Gehen wir mal auf die Taz-Seite. Auch die Taz kommt mit Thema Fußball direkt. Spiegel mit Neymar, die Taz mit Mats Hummels. Deutschland steht im Halbfinale, ein dankbarer Gegner heißt es hier. Die DFB-Elf steht nach einem 1:0 gegen Frankreich im WM-Halbfinale. Löw überraschte von dem Spiel und Schürrle scheitert spektakulär. Dann ein Thema, das auch jetzt in den Medien gekocht wird und das auch sehr dramatisch ist, ist die Tragödie im Nahen Osten, der Mord an den israelischen Jugendlichen und dann die Rachemorde an palästinensischen Jugendlichen. Israel instrumentalisiert individuelles Leid für eigene Zwecke. Das macht die Trauer um die ermordeten Teenager perfide scheinheilig, kommentiert die Taz zu diesem Thema. Ein Kommentar zum Thema Überwachung. Die Tor-Nutzer. Tor ist ein Internet-Server, über den man seine Daten abhör- bzw. ablesbar sicher machen kann. Man kann sie verschlüsseln lassen. Und genau das macht diese Leute verdächtig. Wenn also jemand versucht, im Internet seine Daten zu verschlüsseln, genau der wird besonders kritisch von der NSA, von dem US-amerikanischen Geheimdienst, bespitzelt und unter die Lupe genommen, weil der hat ja was zu verbergen. Das ist eine Logik, meine Damen und Herren, die erinnert an die heilige Inquisition im Mittelalter. Wer sich nicht abhören lässt, freiwillig, und sich nicht demütig in den Staub wirft vor den Herrschaften, sondern aufsteht, sie ihnen ins Gesicht blickt und mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, ihr seid Kriminelle, der ist verdächtig, der ist ein Terrorist, der steht unter Terrorverdacht. Das ist die Logik des Spitzelimperiums NSA. Die NSA hat wichtige Server des Tor-Projektes bespitzelt. Das war zu erwarten, denn die Rechnerliste ist öffentlich. Aber wir können uns auch wehren, das schreibt die Taz und bringt dazu einen interessanten Bericht. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Dann weitere Berichte zum Thema Fußball. Mittlerweile ist alles voller Fußball. Ein Mann, auf dem auch wohlgefällig schon mittlerweile einige Augen von Clubpräsidenten ruhen, ist natürlich der Bayern-Torwart Neuer. Der war auch wieder gegen Frankreich ein wichtiger Mann, ein wichtiger Bollwerktyp, so könnte man das nennen. Thema Nazis in Griechenland. Morgenröte verprügelt wieder Leute. Der Chef der rechtsextremen Partei steht erneut vor Gericht. Dutzende Anhänger haben dagegen demonstriert und die Polizei angegriffen und so weiter. Das hört gar nicht auf in Griechenland mit diesen Faschisten. Dann geht es um dieses unsägliche Fracking. Es geht um die Schlupflöcher bei Fracking im Handelsabkommen mit den USA. Das neue Handelsabkommen, das gerade geheim verhandelt wird mit den USA, wird nämlich in Zukunft Fracking auf deutschem Boden möglich machen, selbst wenn die Regierung es offiziell verbieten sollte. Die haben da so viel Schlupflöcher eingebaut, dass dann vor irgendwelchen internationalen Schiedsgerichten geklagt werden kann und dann muss die Bundesregierung entweder Milliarden abdrücken oder ein Fracking erlauben. Sicherheitskräfte des Bürgerkriegslandes Kolumbien tragen Waffen des Herstellers Sig Sauer. Jetzt ermittelt die Kieler Staatsanwaltschaft. Das bringt die Taz auf ihre Homepage am heutigen Samstag. Es herrscht nämlich noch eine Art Regelung, dass es verboten ist, in Spannungsgebiete und in Kriegsgebiete Waffen zu liefern. Sig Sauer hat sich keiner Schuld bewusst gezeigt. Man habe stets sämtliche Auflagen der Ausfuhrbestimmungen erfüllt, reagierte der Eckernförder Waffenschmied jetzt in einer Presseerklärung auf die Durchsuchung der Räume des Unternehmens durch die Kieler Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Strafverfolger ermitteln gegen Sig Sauer wegen des illegalen Exports von Pistolen nach Kolumbien. Die Waffen sollen über eine US-Schwesterfirma in das Bürgerkriegsland geliefert worden sein. Die Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, erwägt deshalb eine eigene Anzeige gegen Sig Sauer zu stellen. Worum handelt es sich? 98.000 Pistolen vom Typ SP-2022 im Wert von 50 Millionen Euro soll das Unternehmen an die kolumbianischen Sicherheitskräfte verkauft haben. Eine Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA lag dafür nicht vor. Die Behörde hatte lediglich die Lieferung der Waffen in die USA erlaubt. Naja, es ist bekannt, dass die Waffenexporte über Drittländer funktionieren. Wenn also, und das gilt auch für Saudi-Arabien, eine Waffenlieferung zum Beispiel nach Syrien verboten ist oder in den Jemen, dann liefert man einfach nach Saudi-Arabien und von da geht es dann flott über irgendwelche Grenzen in das Land, für das die Waffen bestimmt sind. So einfach lässt sich jede Ausfuhrbeschränkung für Waffen in Spannungsgebiete unterlaufen, das ist bekannt. Nun ist mal wieder was rausgekommen. Ja, ja. Also zu dem Lied, das du vor Beginn der Nachrichten gespielt hast, Arschloch, ja, da ist mir so gegangen, da sind mir einige Namen eingefallen. Ich sage jetzt nicht, dass das Arschlöcher sind, aber ich kann nichts dafür. Das ist mir dann einfach so eingefallen, so also Waffenproduzenten oder die Merkel oder diese Van der Leyen, die Verteidigungsministerin. Oder hier in Spanien mal wieder einen Arbeitgeberpräsidenten zu zitieren. Die gehören ja sowieso alle potenziell zu einer Mafia und alle seine Vorgänger von diesem jetzigen Arbeitgeberpräsidenten, dem Juan Rosell, wurden dann hinterher eben als Betrüger und Steuerhinterzieher und Mafiosi entlarvt. Ne? Also der hat jetzt wieder einen Spruch getan und hat dann gesagt, also die Hausfrauen hier und natürlich auch die Hausmänner, die haben nichts anderes zu tun, als Arbeitslosenunterstützung zu beantragen. Ne? Im Grunde suchen die ja gar keine Arbeit. Also die betrügen uns, den Staat. Und das ist ja kein Wunder, wenn wir dann ein Defizit haben. Ne? Und also so reden die Typen daher inzwischen. Ne? Also wo sowieso Arbeitslosengeld nur jemand beantragen kann, der längere Zeit gearbeitet hat, einen Anspruch da drauf hat. Ja? Und jetzt schießt er so gegen diese Leute. Und der nächste Schritt ist dann geht's gegen die Rentner, ne, die einfach nicht sterben wollen und uns deshalb ausbeuten, ne, weil sie dann noch längere Zeit Rente beziehen, oder Studenten, die dann, wenn sie fertig sind mit dem Studium, noch ein zweites oder gar noch ein drittes Studium machen, die machen das nur, um uns auf der Tasche zu liegen. Nicht etwa, weil sie keine Arbeit finden. Die wollen nicht arbeiten, die wollen es einfach so. Oder die Behinderten, die psychischen und auch die physischen Behinderten, die wollen dann auch Subventionen haben und Unterstützung, und die wollen sich auch nur einen faulen Lenz machen und dann möglichst hoch eingestuft werden bei der, wenn sie das beantragen, als Behinderten bis zu 90%, wo sie vielleicht im Grunde nur 70% behindert sind. So geht es hier daher. Arschlöcher, Arschlöcher und Arschlöcher. Ja, es ist schon ein Gesindel, das da Hetze betreibt. Das hat auch in Deutschland Tradition. Das hat eigentlich in allen Ländern, wo Betrüger, Ausbeuter und Parasiten in den Schaltstellen der Macht sitzen, Tradition, dass man das Volk beschimpft, dass man die von unten beschimpft, in einem System, in dem was zählt, die Macht des Geldes und die Macht einer Klasse, die selber wie die Drohnen, und jetzt nicht die Kampfdrohnen, die Leute abknallen, sondern die Drohnen, die faulenzen, die eine Drohnenexistenz führen, sich selber Gehälter einsetzen in irgendwelchen Gremien und Aufsichtsräten, wo sie dreimal im Jahr Kaffee trinken gehen und dreckige Witze über Frauen reißen und dann ihre Spesen von 50 und 80 und 90 und 100.000 Euro kassieren. Diese Leute hetzen gerne auf das Volk. Ja, oder eben diese Privatisierungsgeschichten überall. Ja. Staat verschwindet tendenziell, alles wird privatisiert. Und die letzte Heldentat, was der Regierungspartei hier eingefallen ist, das Registro Civil, das Zivilregister, also was in Deutschland so Standesamt wäre, ne, wo Sterbefälle registriert werden und Geburten und Hochzeiten, Eheschließungen, genau, das hier in Spanien, sollen diese Funktionen übertragen werden an einen Organismus, wo das Eigentum registriert wird, also wie vielleicht in Deutschland das Grundbuchamt, damit wäre das vielleicht vergleichbar, ne? Also da, wo sich die Notare dumm und dämlich verdienen können, ne? Die sollen in Zukunft jetzt standesamtliche Funktionen machen, ne? Und der Zufall will jetzt, dass der Rajoy selber hier Notar ist oder da gearbeitet hat und wenn er aufhört, Politiker zu sein, diese Arbeit wieder ausüben wird. Ne? Zwei von seinen Brüdern ebenfalls, von dem Rajoy, ne? Dann der Justizminister Gallardón ist der Schwiegersohn von einem anderen noch und die sind Beamte zwar, ja, aber ihre Register sind private Unternehmen. Also ganz persönlich sorgen die schon für sich, für ihre eigene Zukunft. Das heißt, wenn ich Minister wäre, würde ich praktisch alle staatlichen Schulen privatisieren und die meinen Freunden zur Verwaltung übergeben und denen erstmal riesige Subventionen und Gehälter einsetzen auf Staatskosten. So schlaue, dreiste, raffgierige Diebe sind an den Schaltzentralen der Macht. Und sie sind gewählt worden. Sie können immer sagen, ihr habt uns doch gewählt. Meine Damen und Herren, hiermit endet offiziell der Katastrophenblock. Ach, ist ja Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland. Samstag, ein schöner Juli-Vormittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Mittlerweile schon Schwitztemperaturen hier im Studio. Ich glaube, glaube, wir sollten gleich mal das Fenster aufmachen. Wir sitzen hier wie in einer Sardinenbüchse. Gerade gehört ein Lied von einer deutschen Punkband aus Neuwied. Toxoplasma heißen die Leute. Der Bandname leitet sich von der Infektionskrankheit Toxoplasmose ab, an der der Sänger Walli in den späten 1970er Jahren erkrankt war. Die Band besteht aus Hermann am Schlagzeug, Walli Waldorf, Gesang, Stefan am Bass und Sascha an der Gitarre. Ihr habt gehört, gebt mir eine Uniform, ich bin nicht, ich kann nichts. Also ganz nach dem Motto des Punk, kritisch gegen staatliche Organe, gegen staatlichen Terror, gegen staatliche Gewalt, eine engagierte Band. 1980 schon in Neuwied am Rhein gegründet, Stadtteil Feldkirchen. Die bestand zuerst einmal aus Walli Waldorf, Stefan Harry und Markus B. Ich werde jetzt nicht die ganze Bandgeschichte aufzählen, aber interessante Höhepunkte. Bei der aggressiven Rockproduktion haben sie zum ersten Mal ein Album aufgenommen, 1982, auf dem deutsch-amerikanischen Sampler Underground Hits. Da waren sie mit 3 Stücken vertreten. Dann nach 83 auch weitere Veröffentlichungen bei einem amerikanischen Reggae-Hardcore-Festival. Da war eine Band Bad Brains auf Tournee in Deutschland, da waren sie mit dabei. Nach dieser Tournee wechselte Stefan als Schlagzeuger zu Kanal Terror. Dafür kam Thomas Mitch Michel als Bassist in die Band. 85 stieg auch Harry aus, 86 löste sich die Band erstmal wieder auf. Wurde dann aber 1990 und 2003, hallo, nochmal neu gegründet. Anfang der 1990er Jahre wurde bei AGR die neue Platte mit Metalleinfluss aufgenommen. Zunächst bestand die Band aus Walli als Sänger, Mitch am Bass, Uwe Schellhaas an der Gitarre und einem Drumcomputer. Ja, wenn man keinen Drummer hat, dann baut man einfach einen Drumcomputer ein und lässt ihn im Studio abkrachen und mischt das dann unter. In dieser Besetzung wurde die Mini-LP Monster of Bullshit aufgenommen und erschien im Jahr 1990. Die Wiedervereinigung der Band, die sich 98 zum zweiten Mal auflöste, geschah 2003-2004. Da trat die Band wieder in Originalbesetzung auf. Das gespielte Repertoire ist jedoch frei von jeglichem Metalleinfluss. Uwe wurde im Sommer 2005 durch Boris an der Gitarre ersetzt, Harry im Winter 2008 durch Hermann von den Budoniks. Und jetzt kommt die neue LP, aggressive Punk Productions, die heißt Köter. Also eigentlich ein passender Name für eine Punkband, Köter. Ich möchte noch ein Stück aus dieser CD spielen. Das Stück, sagen wir mal, ich hab's hier vor mir liegen. Der Teufel verdirbt die Jugend. Das klingt doch gut, oder? Werner, was denkst du? Der Teufel verdirbt die Jugend. Gibt's denn da überhaupt noch was zu verderben? Tja, frag mal die Leute von der PP und den Opus Dei und den Vatikan. Es ist Satans Werk, wenn die Jugend zum Punk rübergeht. Toxoplasma, der Teufel verdirbt die Jugend. Es ist ein Mist. Der Teufel verdirbt die Jugend, der Teufel lauert überall, er bringt die Jugend zu Fall. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Niemandsland 91.4 FM, die letzte halbe Stunde des Programms beginnt. Thema Kultur, hier in der Stadt gibt's was. Kommen wir zu einer dramatisierten Lesung. Das wollte ich finden. Lectures Dramatisades. Vom 7. bis 9. Juli, jeweils um 18 Uhr, gibt es die dramatisierten Lesungen. Auch 2014 hat die Sala Beckett im Obrador d'Estío wieder eine Reihe junger Dramatiker aus verschiedenen Ländern zusammengebracht, um unter Anleitung von Simon Stephens oder Steffens werden sie dann eine Woche lang über das Thema und was passiert dann sich austauschen. Die dort entstandenen Texte werden von Judith Pujol in Szene gesetzt, an drei Tagen dem Publikum vorgestellt. Der deutsche Teilnehmer ist Michael Dekar. Der wurde 2012 mit dem Förderpreis für neue Dramatik des Stückemarktes des Berliner Theatertreffens ausgezeichnet. Das Ganze findet statt vom 7. bis zum 9. Juli im No Ivanov, so heißt der Ort, im Carrer d'Honduras 28, hier in Barcelona in der Hondurasstraße. Es beginnt jeweils um 18 Uhr am frühen Abend und der Eintritt ist frei. Bis zum 22. Juli gibt es Kino. Die Filmoteca de Catalunya hier in Barcelona präsentiert eine Hommage an Volker Schlöndorff. Im Juli und August präsentiert die Filmoteca de Catalunya eine Auswahl der Werke von dem Regisseur Volker Schlöndorff. Der wurde 1939 geboren, seit den 60er Jahren einer der wichtigsten deutschen Filmregisseure. Besonders für seine Literaturverfilmungen und sein Interesse an Themen der jüngeren Vergangenheit. Oscar für die Blechtrommel. Er kam am 1. Juli nach Barcelona, um außer der ihm gewidmeten Retrospektive zwei weitere Zyklen zu eröffnen. Eine Filmreihe über den Ersten Weltkrieg sowie eine Hommage an Billy Wilder. Zu sehen in der Filmoteca de Catalunya, hier im Zentrum der Stadt. Das letzte Kulturereignis in diesem Sommer bis zum 10. Juli, Lectura Dramatizada, um 18 Uhr, wie gerade gesagt. Da gibt es Fabula Mundi, Playwriting Europe. Das sagt erstmal gar nichts, klingt aber modern und interessant. Das ist ein europäisches Projekt, das die zeitgenössische europäische Dramatik bekannt machen und die Übersetzung, Verbreitung und Aufführung von Theatertexten verstärken will. Im Rahmen dieses Projekts wurde der österreichische Autor Ewald Palmetshofer eingeladen, um bei Obrador d'Estío einen Kurs für dramatisches Schreiben zu leiten. Außerdem wird eines seiner erfolgreichsten Stücke, Hamlet ist tot, keine Schwerkraft, in Form einer szenischen Lesung in der Regie von Ferran Dordal aufgeführt. Donnerstag, 10. Juli, 18 Uhr, im Nau Ivanov in der Carrer d'Honduras 28 hier in Barcelona. Der Eintritt ist frei. Estem escoltant Niemand's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Zum Schluss unserer Sendung noch einmal das Thema Fußball, aber das Thema Fußball und Popkultur. Im Spiegel von dieser Woche wird ein Fotoband vorgestellt über den Fußball der 70er Jahre, der Aufbruch von 68 in den Umkleidekabinen. Damals, Anfang der 70er Jahre, übernahmen Burschen wie Cruyff, wie der Nordire George Best, wie Franz Beckenbauer, Günter Netzer und wie Pelé das Kommando im Weltfußball, heißt es da. Wilde Individualisten, aufsätzige Jungs, Rebellen machten aus dem Arbeitersport eine globale Unterhaltungsindustrie. Hat man das schon mal gesehen? Ein Foto der holländischen Nationalmannschaft. Mit nacktem Oberkörper laufen sie da über den Strand, tragen alle rote Tonhosen, sehen aus wie eine Rockband. Völlig coole Jungs, könnte man sagen. Es war die Stunde Null des modernen Fußballs. Eines Spiels, das heute alle Winkel der Welt erobert hat und das immer noch größer wird. Trotz des schamlosen Zugriffs der Sponsoren, trotz einer Mafia-ähnlichen Dachorganisation wie der FIFA, trotz manchmal trostloser Begegnungen. Fußball, das schönste aller Spiele. Royal Golden, Fotobuchchef des Taschenverlags, hat nun mit Hilfe von Rechercheuren in Großbritannien, Argentinien, Deutschland, Brasilien und den Niederlanden einen brillanten Bildband zusammengestellt. The Beautiful Game, Fußball in den 1970ern, dokumentiert jene Epoche, als sich der Fußball von seinen gesellschaftlichen Fesseln befreite und zu Pop wurde, glamourös und eigenwillig sexy und reich. Wir machen normalerweise keine Werbung, aber ich muss es ja erwähnen. Royal Golden ist der Herausgeber The Beautiful Game, Fußball in den 1970ern, soeben erschienen. Pelé 1970 von seinem türkisfarbenen Mercedes, auf dem Nummernschild die Zahl 1000, die Zahl seiner geschossenen Tore. Dann gibt's ein Foto von Bobby Moore, dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft, in einem dieser düsteren englischen Parks. Er in schwarzem Rollkragenpullover, seine Frau Tina in seinem weißen Nationalmannschaftstrikot und kniehohen Knautschlagboots. Ein irres Foto, meine Damen und Herren. Ich habe es hier vor mir liegen. Leeds United-Star Jack Charlton, der im Trikot auf dem Platz eine Zigarette raucht. Ja, das gab's damals. Die Spieler standen auf dem Platz im Trikot und haben damals noch kurz vor Anpfiff eine gepafft. Günter Netzer in seinem grünen Ferrari. Dann Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Achtung, in München 1976 mit Keith Richards und Ronnie Wood von den Rolling Stones. Hat's das mal gegeben. Dann Diego Maradona, der gerade mal 16 seine Locken beim Friseur in Form legen lässt. Hier ein hübsches Foto unter der Trockenföhnhaube. Ja, die 70er Jahre waren das goldene Jahrzehnt des Fußballs. Davor hatten die Spieler nicht viel zu melden. Proletarierkinder, die sie meistens waren, die nach dem Karriereende abgespeist wurden mit einem Kiosk, einem Job als Nachtwächter oder, wenn es gut lief, mit einer Pachtlizenz für eine Tankstelle, für immer eingeklemmt in einem feudalähnlichen System, in dem die Vereinspräsidenten und Trainer das Sagen hatten und das Geld verdienten und die Spieler nicht mehr waren als Gladiatoren des Schlamms. Doch Schluss damit, das war die Botschaft der Generation Franz Beckenbauer, Cruyff, Pelé. Schluss mit der Zwei-Zimmer-Wohnung am traurigen Ende der Stadt. Schluss mit dem Opel-Rekord. Schluss mit einer Siegprämie von 1000 Mark, wie sie noch die Weltmeister von 1954 erhalten hatten. 1974, bevor Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister wurde, drohten die Spieler mit Abreise aus dem Trainingslager, um ihre Siegprämie auf 70.000 Mark hochzupokern. Sagenhaft viel Geld damals. Was könnten wir sagen? 1974, 70.000 Mark, wenn man das mal umrechnet, das wären wie heute 500.000 Euro, oder? So nach Kaufkraft und was die Sachen alle so kosten. Ich habe mich immer noch nicht an den Euro gewöhnt. Nein. Ich denke noch in Peseten und in Mark. Gut. 70.000 Mark 1974, das war eine Stange Geld. Da konnte man schon fast ein Haus für kaufen. Die Revolte der 60er Jahre war in den Umkleidekabinen angekommen. Die Spieler wollten nicht nur ihren Anteil, sie wollten ans Steuer. Und die Besten unter ihnen spielten auch so. Individuell, überraschend, revolutionär. Beckenbauer mit seiner arroganten Schwerelosigkeit, dem tänzelnden Schritt. Sein Nationaltrainer Helmut Schön sagte einmal resignierend und bewundernd zugleich, er spielt immer sein eigenes Spiel. Cruyff mit seinem Total-Football, immer in der Bewegung, immer in der Offensive, immer überraschend. Es sind die Prinzipien, mit denen er später als Spieler und Trainer den FC Barcelona prägte. Und schließlich Pelé, über den Cruyff sagte, er ist der einzige Fußballer, der die Grenzen der Logik überschritten hat. Interessant auch, dass alle drei in den Schlusskurven ihrer Karrieren und in der neu gegründeten Profiliga in den USA spielten und dort wohl auch begriffen, dass Fußball Entertainment ist und sich Vermarktungsketten bilden lassen, die heute lückenlos und unbesiegbar scheinen und auch dazu geführt haben, dass Fußballstars inzwischen Gehälter in der Höhe eines Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank verdienen und manchmal noch viel mehr. Die Fotos aber in The Beautiful Game zeigen vor allem die Unschuld jener Tage, den Zauber und die Kraft der Pioniere. Sie haben heute eine überwältigende Patina. Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Ein kleines Liedchen geht von Mond zu Mond. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber, er hat es komponiert, hat es den schönen Damen dediziert. Und weil es bezaubernd klingt und süß, singt man in ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. so viel Glück bei den Frauen. Bellamy, du bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliest jeden Tag dich aufs Neue. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy, Bellamy, Bellamy, Bellamy, Bellamy, Bellamy, Bellamy. Der schönsten Stimmen, die ich kenne. Frau P. Werner mit der WDR Big Band. Die CD heißt Mit großem Besteck. Das sind alte Radioklassiker aus den 30er Jahren. Neu eingespielt. Wir müssen raus. Tschüss, Werner. Ja, nächste Woche hört dann endlich das auf mit dieser unsäglichen Fußballweltmeisterschaft. Hoeneß zum Beispiel ist ja kein Bellamy, also so ein Name fällt einem eher ein, dann wenn man wie vorher das Wort Arschloch hört oder die FIFA-Direktoren. Aber oder auch die gehören ja auch dazu, zu dieser ganzen korrupten Politiker, Mafia, die da oben. Ne? Und wir da unten, wir rufen ihnen zu, ein Spruch von Hans Krankl. Wir müssen gewinnen. Alles andere ist primär. Die letzte Schlacht gewinnen wir, wie Tonsteine Scherben schon gesagt hat. Und musst du leiden. Die heutige Niemandsland-Sendung wird etwa ab Montag, Dienstag, Mittwoch nächster Woche im Podcast sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Ich sage Tschüss, Adeu, Adios, Agur, ein wunderschönes Wochenende mit Sonnenschein, guter Laune und viel, viel Vergnügen. Und viel Radio, weil hier geht's jetzt weiter mit einem neuen Programm bei Kontrabanda FM über die Musik des 20. Jahrhunderts. Tschüss, Adeu. Das Leben, so oder so ist das gut. Kontrabanda es la mejor radio del mundo. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.